1. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes vor dir ich euch auf, ihr gesamtes Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, was einem angemessenen Gottesdienst entspricht. 2. Passe euch nicht den Maßstaben dieser Welten, sondern lasst euch durch die Erneuerung eures Denkens verwandeln, damit prüfen könnt, was Gottes Will ist. 3. Aufgrund der mehr Verlichenen Neid rate ich jedem von euch, sich nicht selbst zu überschätzen, sondern ein besonnen Selbsteinschätzung gemäß dem Maß des Glaubens zu pflegen. 4. So why unser menschlicher Körper aus vielen verschiedenen Gliedern besteht, die Jewels ein spezifisch Funktion erfüllen, verhalte sich auch in der Gemeinschaft. 5. Obwohl wir viel sind, bilden wir in Christus einen einzigen Körper, wobei wir als einzeln y verschieden Körperteil zueinander gehören. 6. Wir verfügen jedoch über unterschiedliche Gaben, die uns entsprechen der Neid Gottes in verschiedene Weise anvertraut werden. 7. Wer die Gabe der Prophetie besitzt, soll sie in übereinstimmung mit dem Glauben nutzen, wer ein Aufgaben der Verwaltung hat, soll dies gewissenhaft ausüben. 8. Wer ander ermutigt, soll dies mit Hingabe tun, wer bedürftig unterstützt, soll dies großzügig tun, und wer verantwortung tragt, soll dies mit Eifer tun. 9. Your lieb soll aufrichtig und one Hüschle sein, verab shoot das bos konsequent und haltet stat dessen entschlossen an allem guten fest. 10. Seid einander in herzlicher geschwisterlicher lieb zugetan und übertrefft you gegenseitig darin, dem anderen mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. 11. Lasst in eurem Eifer niemals nack, sondern dient dem Herrn mit einer brennenden Leidenschaft, die von seinem Geist erfüllt ist. 12. Seid fröhlich in der Hoffnung, die hat, bleibt geduldig in Zeiten der Bedrängnis und haltet beharrlich in der Gemeinschaft im Gebetfest. 13. Helft den Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, und bemüht euch aktiv darum, anderen Menschen Gastfreundschaft zu erweisen. 14. Wünscht denen Guts, die euch verfolgen, segnet sie aufrichtig, anstatt ihnen mit verfluchungen oder bösen Worten zu begegnen. 15. Teilt die Freude mit denjenigen, die glücklich sind, und seht mit Gefühl, indem mit denjenigen weint, die Trauer empfinden. 16. Strebt nach Einmütigkeit untereinander, seid nicht hochmütig, sondern lasst euch auf die Unscheinbaren ein und haltet euch niemals selbst für überlegen oder klug. 17. Vergeltet niemandem unrecht mit neuem unrecht, sondern seid darauf bedacht, gegenüber allen Menschen das zu tun, was allgemein als Gott und Edel gilt. 18. So weit es von euch abhängt und es euch möglich ist, solltet euch bemühen, mit allen Menschen in Frieden zu leben. 19. Racht euch nicht selbst, sondern überlasst das Erteil dem Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, dass die Vergeltung allein dem Herrn zu steht. 20. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn durstig ist, gib ihm zu trinken, denn der Dirch wirst du in beschämen. 21. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern setzt dem Bösen das Gute entgegen, es auf dies Weise wirksam zu überwinden.